Also, ihr Lieben, das wird eine starke Zeit. Das weiß ich. Halleluja. Nochmal vom Grundsätzlichen, einfach zur Erinnerung. Ich meine, die meisten von euch haben ja schon mal Heilungsräume gemacht. Wir haben ja bei den Heilungsräumen die Besonderheit, dass wir vorher dieses Besucherblatt haben. Das heißt, die Leute füllen ja praktisch ihre Gebetswünsche und Beschwerden schon aus. Was wiederum heißt, dass ihr sie nicht fragen müsst lang. Ihr müsst also nicht keine langen Gespräche führen. Das ist da der Sinn der Sache ja letztendlich auch, dass im Endeffekt in den Heilungsräumen eigentlich fast nicht gesprochen wird, sondern eigentlich nur gebetet und eingeweicht wird. Ja, dass die Leute die Gegenwart Gottes genießen und aufnehmen und keine langen Gespräche stattfinden. Ja, das heißt, ihr bekommt von den Leuten hier diesen Zettel und schaut euch das an, was die Gebetswünsche sind. Und dann, gut, wenn jetzt da steht zum Beispiel Beinschmerzen oder so, dann könnt ihr kurz fragen, wo genau ist der Schmerz oder so, das ist schon klar. Aber hallo. Aber im Grunde genommen ist es ja so, durch diese Zettel wisst ihr schon von Anfang an, sobald ihr den Zettel von den Leuten bekommt, die kommen ja mit dem Zettel auf euch zu, dann wisst ihr schon, was die Beschwerden sind. Das heißt, ihr müsst keine langen Gespräche führen und sagen, ah, wo fehlt's und dies und jenes, ne? Weil dann wird die Sache endlos, ne? Und weil wir haben ja diesmal auch sehr, sehr gut besetzte Heilungsräume, es sind insgesamt 62 Anmeldungen, das heißt, wir haben pro Raum über 20 Leute. Das heißt, wir müssen schauen, dass jeder, der dient mit Heilung, auf jeden Fall für 3 Leute betet in der halben Stunde. Ne? Wir werden es auf vielleicht 35 Minuten insgesamt noch ein bisschen rausziehen, aber du hast maximal 7 bis 10 Minuten Zeit pro Person, weil es braucht ja ein bisschen Zeit für den Wechsel zwischendurch. Ne? Das heißt, das ist auch nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache bei den Heilungsräumen ist wirklich, dass die Leute sich auf die Gegenwart Gottes einlassen, dass sie zogen und dass du sie einweichst mit den Gebeten, dass ihr sie einweicht mit euren Gebeten, ja? Die auf dem basieren, was sie hier aufgeschrieben haben. Die schreiben hier auch genau auf, wie lange sie das schon hatten, was die ärztliche Diagnose ist, wurde schon mal gebetet. Das könnt ihr da alles ja sehen, ne? Das heißt, ihr müsst da gar nicht viel fragen, sondern ihr könnt einfach anhand von dem Zettel die Dinge durchgehen und entsprechend beten. Ne? Wichtig ist auch, gerade bei den Heilungsräumen, das soll ja eher meditative, soakende Atmosphäre sein. Deswegen ist auch wichtig, dass ihr eure Gebete immer gedämpft haltet. Ja? Also keine lauten Gebete, nicht laut beten, ja? Sondern wirklich mit gedämpfter Stimme beten. Ja? Also auch bei Befreiung, der Dämon geht nicht deswegen eher, weil man lauter betet oder so. Der Dämon geht, weil du Autorität hast und nicht deswegen, weil du schreist. Ja, das ist so. Das ist wichtig. Also einfach von der ganzen Atmosphäre. Es ist ein bisschen anders wie beim Heilungsteam oder beim Heilungsdienst an einem Sonntagsgottesdienst. Ein bisschen anders vom Ding her. Du hast dafür ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, du kannst intensiver beten für die Leute. Ne? Gerade auch zum Beispiel so Dinge, wenn jetzt zum Beispiel jemand Krebs hat, ja, als Beispiel. Dann ist es immer gut, wenn man nicht nur dem Geist des Krebses befiehlt, rauszugehen und den Krebszellen befiehlt, abzusterben, was natürlich auch wichtig ist, aber oder das Entscheidende ist. Aber dann kannst du zum Beispiel auch beten und sagen, Herr, und ich breche jetzt einfach jede ärztliche Diagnose über den Personen, alles, wo sie durch andere Menschen, also zum Beispiel jeden mitleidigen Blick, der ihnen zugeworfen ist, weil das sind ja auch Geister unter Umständen, ja, dass die Leute einfach durch ihr Umfeld so konditioniert sind, dass sie keine Hoffnung, keinen Glauben haben, weil jeder schaut sie mitleidig an, jeder sagt, oh, du Armer und so weiter. Ne? Und das sind ja auch Geister, die letztendlich den Glauben an die Heilung hindern. Ne? Und deswegen, manchmal ist es gut, einfach um die eigentliche Krankheit herum sozusagen auch das Umfeld geistlich abzuräumen. Also das hat damit zu tun. Gerade bei Krebs ist ein gutes Beispiel, weil bei Krebs ist immer viel Hoffnungslosigkeit dabei, ärztliche Diagnosen, die vernichtend sind, auch eben Mitleidstouren von Leuten, ja, die der nicht den Glauben aufbauen, sondern dich nur runterziehen eigentlich im Endeffekt, weil sie dir eigentlich immer nur signalisieren, wie schlimm du dran bist. Und diese Dinge einfach auch zu bebeten im Umfeld und zu brechen, das ist eine gute Sache. Ne? Also dafür habt ihr ja Zeit. Ich meine, 7 bis 10 Minuten Gebet für eine Person, da habt ihr einiges an Zeit. Ne? Und wie gesagt, lasst euch, ihr habt den Zettel und anhand von diesem Zettel lasst ihr euch vom Heiligen Geist leiten. Nicht ihr werdet geleitet von den Leuten, dass die euch sagen, so, und das muss noch gebetet werden und das und das und das. Und dann machen die dann ein Seelsorgestündchen draus. Sondern ihr habt die Autorität und ihr bestimmt, wie es läuft. Und es ist eben auch, wie gesagt, die Atmosphäre ist eigentlich in dem Heilungsraum nicht für Gespräch, ja? Sondern es ist ja eine Ruheatmosphäre. Die sind ja auch, während du für Leute betest, liegen andere auf ihrem Liegestuhl und nehmen auf. Ne? wenn du jetzt da lautstark betest oder da palaverst mit den Leuten und all möglichen Gespräche führst, dann werden ja die anderen Leute davon abgehalten, wirklich die Gegenwart Gottes aufzunehmen auch. Ne? Deswegen ist das einfach ein wichtiger Punkt. Deswegen haben wir ja dieses Heilungsblatt auch. Ne? Auch Befreiung ist auf jeden Fall eine gute Sache, auch um Befreiung zu beten und Geister rauszuschmeißen. Da wird Gott euch ganz sicher gebrauchen. Aber das muss man nicht laut tun, sondern es kommt auf die Autorität an. Es kommt auch nicht auf die Länge an. Du musst auch nicht 10 Minuten einen Dämon anschreien oder bebeten oder sonst irgendwas, sondern du hast Autorität und du sprichst den Dämon klar an und befiehlst ihm zu gehen. Und er geht durch irgendeine Öffnung des Menschen, durch welche auch immer, sei es durch den Mund, in dem du ihn ausatmen lässt, darüber habe ich ja schon öfters auch gelehrt, sei es auch, dass du siehst, dass er durch die Augen, dass dann die Augen sich so hochrollen, dann lässt du einfach die Hand hier und dann, ups, merkst du, jetzt geht er. Ne? Und fertig. Ne? Also auch nicht die Dämonen schreien lassen oder so. Also keine spektakulären Sachen veranstalten einfach. Ja? Das liegt stark am Heilungsdiener, wie spektakulär die Sache wird. Wenn du es spektakulär willst, dann wird es spektakulär. Wenn du sagst, nein, ich will, dass dieser Dämon im Frieden geht und ohne, dass er Lärm macht, dann wird es auch so sein, weil du Autorität hast. Ja? Ja, das ist ganz wichtig. Genau, also Befreiung ist ganz sicher ein Schlüssel auch bei vielen für Heilung. Ne? Bete einfach um da innerlich, wenn du merkst zum Beispiel bestimmte Beschwerden oder so, es geht nicht richtig durch oder so, dann bete innerlich um Führung. Sag Heiliger Geist, was gibt es für Hindernisse? Gib mir ein Wort der Erkenntnis vielleicht, einen Schlüssel, eine Schlüsselsituation im Leben der Person. Also ich hatte eine Fehlgeburt gehabt oder so und seither hat sie Depression oder was auch immer. Ne? Gib mir einfach so einen Schlüssel, der zum Durchbruch führt. Ja? Also lass dich vom Heiligen Geist führen, lass dich leiten vom Heiligen Geist. Das ist ganz wichtig. Ja. Worte der Erkenntnis. Es gibt kein Schema F letztendlich bei der Heilung. Ja. Natürlich hast du jetzt auch in der Schule des übernatürlichen Lebens, hast ja bestimmte Techniken auch gelernt, die kannst du auch absolut anwenden, solltest auch, weil dann wirst du geübt da drin, sei es jetzt eben Halswirbelsäule, Hüfte, Brustwirbelsäule, Fußgewölbe, Ohren. Ja, alles, was wir da so gelernt haben, ungleich große Füße und so weiter, erwartet das kreative Wunder passieren, weil es ist ein totaler Raum da an dem Wochenende, ich spüre das total, für kreative Wunder. Also erwartet, dass durch dich kreative Wunder passieren. Sieh das im Glauben. Wenn du das Fußgewölbe siehst, das platt ist, dann sieh im Glauben, während du drüber streichst, sieh, dass sich dieses Fußgewölbe neu bildet und dass es sich neu wölbt. Ja. Und sieh das im Glauben, verstehst? Schau nicht im Schauen, ja? nicht drauf starren und oh, kommt, sondern sieh es im Glauben, verstehst? Und dann schaust du. Und dann stellst du nämlich fest, oh, schon passiert. Ja, weil den Fehler machen viele Leute am Anfang, auch Christen am Anfang, während für sie selber gebetet wird, starren sie. Da musst du den Leuten auch sagen, hey, schau jetzt nicht auf das, was da jetzt passiert, sondern schau auf Jesus, ja? Weil dann starren sie drauf und sie suchen was im Sichtbaren, aber die Sache kommt nicht aus dem Sichtbaren. Sondern das manifestiert sich im Sichtbaren, in dem Moment, wo ich es im Glauben ergreife, wo ich es loslasse. Ja? Wenn ich da drauf starre und sage, kommt es oder kommt es nicht, das ist wie ein Zweifel, der da wird. Ja? Und das darfst du nicht zulassen, sondern du siehst es im Glauben, dass es passiert. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Ja? Und so ermutigst du auch die Leute. Also lässt nicht zu, dass die Leute sich darauf fixieren, jetzt, oh, was passiert mit mir, sondern dass sie im Glauben empfangen. Deswegen sind diese Heilungsräume so gut, weil sie da in einen relaxten Zustand versetzt werden. Manchmal ist es ja so, bevor du für sie betest, sind sie vielleicht davor schon 10 oder 20 Minuten auf dem Liegestuhl gelegen oder auf dem Boden oder so. Das heißt, da ist eine gewisse Relaxedheit drin. Und das ist auch wichtig. Hallo Tanja. Und das ist auch wichtig, diese Relaxedheit ist auch wichtig, weil sie dann einfach viel besser empfangen können. Ja. Und dann können deine Gebete viel tiefer reingehen. Und wie gesagt, gerade deswegen ist es auch gar nicht wichtig, laut zu beten oder viele Worte zu machen, sondern wirklich diese aus der Gegenwart zu arbeiten. Darum geht es. Du arbeitest aus der Gegenwart. Du arbeitest nicht aus deiner eigenen Power, sondern du arbeitest aus der Gegenwart. Die Gegenwart ist da und du siehst im Geist und im Glauben, wie die Leute von dieser Gegenwart erfüllt werden, während du einfach ganz ruhig für sie betest und die Sachen ansprichst, den Dingen befiehlst, dass sie weichen, den Geistern befiehlst, dass sie weichen und so weiter. Ja? Ja? Und dann passt es. Ne? Okay. Gut, das Entscheidende ist sowieso immer, das sage ich jedes Mal in jedem Heilungsteam-Treffen, das Entscheidende ist immer, dass du dir Liebe schenken lässt für die Leute. Das heißt, stell dir einfach vor, das wäre dein liebster Familienangehöriger oder deine beste Freundin oder wer auch immer, für den du betest und sieh die Person so einfach aus der Liebe. Sieh es nicht nur einfach als eine Nummer, sondern sieh die Person aus, aus der Liebe Gottes, der unbedingt will, dass sie geheilt wird. Ja. Und der einfach Leidenschaft hat für die Kranken und für die Gebundenen. Ja. Und aus dieser Liebe raus hast du eh die stärkste Power. Die Salbung setzt sich am besten frei in der Liebe. Genau. Halleluja. Gut, auch prophetische Worte natürlich können kommen. Gell? Ich habe ja schon gesagt, Worte der Erkenntnis. Wichtig ist immer, bei allem Prophetischen ist immer wichtig, am Ende muss immer die Ermutigung stehen. Lass nie Leute gehen, nur mit dem Bewusstsein, oh, ich habe noch einen Geist und der ist noch nicht weg. Ja, das bringt nichts. Wenn du einen Geist ansprichst, dann treib ihn auch aus. Ansonsten halt den Mund. Oder sag, komm, morgen nochmal, dann spät ich morgen nochmal für dich. Ja, morgen ist ja Wundergottesdienst. Dann kannst du auch nochmal beten, wenn du merkst, es wird zu viel. Kannst du sagen, oh, ich empfinde, da wäre noch was zu beten. Das können wir morgen machen. Ja, das ist auch okay. Also ermutigt die Leute, auch morgen auf jeden Fall zu kommen. Das ist wichtig, auch damit, dass sie richtig auch diese Atmosphäre der Kraft auch im Gottesdienst, das ist wieder eine andere Form der Herrlichkeit, aber dass sie das auch erleben. Das ist total wichtig. Und für manche kann es auch tatsächlich notwendig sein, um die komplette Heilung auch zu empfangen, dass sie morgen einfach nochmal Gebet empfangen, vielleicht für bestimmte Dinge, wo es jetzt hier nicht reicht. Also denk auch nicht, du musst jetzt die ganze Liste abarbeiten unbedingt hier. Wenn du merkst, jetzt ist gut für die Person, dann sag einfach, hey, da sind nur zwei, drei Sachen, die auf deinem Zettel stehen, die haben wir jetzt nicht geschafft, aber morgen ist Wundergottesdienst und dann kannst du gerne im Anschluss zu mir kommen. Da ist das Heilungsteam, da seid ihr dann auch wieder im Einsatz. Kannst gerne im Anschluss zu mir kommen. Und für dich beten lassen. Ja. Es sollten da sowieso nur drei Sachen drauf auf den Zettel. Eigentlich sollten nur drei. Mhm, ja gut, geht nicht so klar daraus hervor. Das kann natürlich schon sein, dass das die mehr schreiben. Ja, das ist halt dann auch auf der Rückseite. Das wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man ihnen sagt, dass sie maximal drei Gebetswünsche. Haben schon viele ausgefüllt. Ja, weil das wäre nicht schlecht, wenn man das in Zukunft so klar macht, dass man wirklich sagt, drei Gebete, weil dann müssen sie es konzentrieren auf was. Es wird dann viel leichter auch fürs Gebet, dass man das in Zukunft ändert, das Formular. Genau, dass man immer schreibt, Gebetswünsche in Klammer maximal drei und Beschwerden in Klammer maximal drei. Maximal drei Beschwerden. Niere, Leber, Lunge, Herz. Ja. Also wie gesagt, morgen ist ja auch noch ein Tag. Das heißt, morgen können sie auch noch für sich beten lassen. Ne? Wichtig ist einfach immer, dass du sie ermutigt wegschickst, dass du sie einfach ermutigst, auch bei Dingen, wo eben zum Beispiel jetzt nicht sofort sichtbar werden können, weil sie erst getestet werden müssen im Laufe der Zeit, was sie sich Diabeteswerte oder Krebs oder sonst was, dass du sie einfach ermutigst, im Glauben festzuhalten und sich auf die Heilung zu stellen auch. Ich denke, das ist ganz wichtig. Eine andere Sache ist, auch wenn direkt sich Sachen manifestieren, also wenn du direkt eine Wunde erlebst, dann fände ich es super, das habe ich gerade mit der Astrid auch besprochen, wir haben schon ein Mikrofon, oder? Das eine ist vorne. Ja, ja, das muss ich dir Dieter nur sagen. Muss ich ihm sagen, ja. Normalerweise haben wir immer, weil das wäre gut, weil dann wäre es so, wenn du was erlebst im Heilungsteam, dann geh du als Heilungsdiener einfach kurz ans Mikro und erzähl kurz, was passiert ist. Einfach zur Ermutigung für die anderen. Ob die jetzt genau da immer alle zuhören, ist eine andere Sache, aber dass es einfach im Raum gegeben ist. Ja, dass einfach sagt, wow, hier die Frau hier, die konnte nicht mehr laufen und jetzt kann sie wieder laufen. Weil das baut die Glaubensatmosphäre auf, wenn die Leute hören. Das ermutigt die Leute wiederum, selber ihr Wunder zu empfangen. Also alles, was du sichtbar sozusagen sofort nachweisen kannst, bezeug es einfach vorne am Mikro. Ja, das ist eine gute Sache. Und dann ist ja die Marion Bühler macht den Berichtsdienst, die schreibt es auch auf. Das heißt, ihr sollt mir auch sowieso die Sachen dann sagen. Wenn du sowieso am Mikro weitergibst, hörst du es ja, dann kannst du es direkt aufschreiben. Das ist eigentlich das Beste, würde ich sagen. Genau. Und ich schaue da, wenn wir jeden Verzug sind, wenn noch für einige nicht gebetet wurde, ist das natürlich sehr zum Gesicht. Gut. Also ich würde sagen, wir lassen 35 Minuten. Ja. Ah ja, die da. Eine Frage, Quint, hat jemand das Startmikrofon in der Hand gehabt und irgendwo hinklingt? Was denkst du, ja? Das, vielleicht im Raum drüben schon? Nee, da braucht man es nicht. Machst du die Technik auch für den Raum? Alles gemacht. Also nur Daten dann vielleicht das. Nur das, nach der drei Räume. Das Startmikro war am Donnerstag da. Ja, das haben wir schon. War da. Dann können wir doch mit dem einen, mit dem Lead Vocal, den Dings da genauso gut. Aber das muss da drauf sein. Ich suche es nochmal. Das muss da sein, ja. Und es wäre gut, wenn ein Mikro im Gottesdienstraum, im Heilungsraum, ein Mikro immer zur Verfügung steht, sodass die Leute vom Heilungsdienst die Wunder weitergeben können, die aktuell passieren. Also es sollte dann auch immer hochgefahren sein. Ja. Genau. Super. Weil man kann es ja so machen, ihr könnt es ja so machen, wenn das jetzt zum Beispiel dieses Startmikro ist, das ihr jetzt gerade sucht, das kann man ja an- und ausschalten. Und wenn er es dann einfach immer hochgefahren lässt, dann müsst ihr es nur anschalten, dann könnt ihr sofort reinsprechen. Ja? Gut. Gut, entscheidend für dich natürlich ist auch, dass du glaubst, dass du hast, was du brauchst. Das sage ich auch immer wieder. Ne? Du glaubst einfach, egal wer zu dir kommt, Gott schickt dir nicht jemanden, um dich zu überfordern. Sondern Gott schickt dir, das ist ja auch kein Zufall, wen Gott zu wem schickt. Wenn Gott dir jemanden schickt, dann geht er davon aus, dass du das hast und dass er durch dich das bewirken kann, was die Person braucht. Weil er liebt ja die Person unendlich. Und deswegen wird er dir niemanden schicken, für den du jetzt nicht zuständig bist. Sprich, wo du sagst, oh, dafür habe ich ja noch nie gebetet, oh, ich glaube, das passiert bei mir nicht oder so. Nein, das lässt keine Sekunde zu, sondern wenn Gott dir jemanden schickt, dann hast du alles, was es braucht. Sei es Heilung, sei es Befreiung, sei es Wort der Erkenntnis, was auch immer es braucht, um die Person geheilt nach Hause zu schicken, du hast es. Amen, sag mal, ich habe es. Ich habe es. Halleluja, das ist total wichtig vom Bewusstsein. Das heißt, du lässt dich nie verunsichern, weil es kann sein, da kommen Sachen auf dich zu, die hast du in deinem Leben noch nie gehört. Es gibt Krankheiten, die kenne ich auch noch nicht. Und da lässt dich überhaupt nicht beeindrucken, sondern du fragst den Heiligen Geist, ist es ein Geist? Soll ich mit Heilung einfach dienen? Was ist die Sache? Und du gehst davon aus, dass in dir der lebt, der stärkt. Das heißt, diese Krankheit, egal wie auch immer sie heißt, egal wie lange auch immer die schon im Körper ist, egal wie schlimm die Beschwerden sein mögen, in dir ist der, der die Kranken heilt. Der die Kranken heilt, lebt in dir. Der Stärkste. Amen. Halleluja. Gut. Also wie gesagt, das Wichtigste, glaube ich, war auch vom Ablauf her, das, was ich euch am Anfang gesagt habe, gebt auf den Zettel keine Gespräche groß, sondern vom Zettel aus beten. Ja, das ist das Wichtigste vom Prinzip her. Gibt es noch eine Frage von eurer Seite aus? Wir gehen ja auf die Leute zu. Mhm. Genau. Sobald ihr frei seid, bewegt ihr euch im Raum. Es kann natürlich auch sein, dass Leute auf euch zukommen, wenn sie sehen, ihr seid frei, aber ihr lasst einfach gar keine Zeit groß zu, wo ihr niemand habt zum Beten. So, sobald jemand weg ist, schaut er. Und da kann man ja fragen, kann man ja genau vom Heiligen Geist leiten, aber auch, du kannst ja auch fragen, wurde für dich schon gebetet? Also man betet nicht zweimal für jemanden. Wenn die Person sagt, ja, für mich wurde schon, dann gehst du zu jemand anders, weil sonst werden wir nicht fertig. Ja. Wenn wir jetzt als 7 Teams sind, oder? Jetzt, genau, das müssen wir jetzt mal checken. Wer ist jetzt alles Azubi, frage ich mal so rum. Wer ist alles Azubi? 1, 2. Oh, das ist ein bisschen wenig, okay. Aber ich würde auch gerne, ich habe schon gesagt, Wolfgang würde ich gerne. Okay, ja. Nee, ist auch kein Problem. Es können ja auch 2 volle Heilungsdiener miteinander beten. Das Wichtige wäre nur, dass wir möglichst 7 Teams hinbekommen, weil dann ist von der Zeit her, okay, jetzt zähle ich mal insgesamt durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, das heißt, man könnte es im Prinzip so, das wären jetzt genau 6 Zweierteams, aber dann würde ich sagen, dann beten 2 alleine, beziehungsweise, warte mal, wenn einer 7, dann bleiben 7, dann bleiben noch 5. Ne, 2 müssen alleine beten. Also dann haben wir 7 Teams, wenn 2 alleine beten. Wer könnte sich vorstellen, auch alleine zu beten? Okay. Also gleich 3. Okay. Okay. Gut, Astrid, du musst vielleicht auch ein bisschen einen Überblick noch haben, so, oder? Ja, also eben, ja. Vielleicht ist es besser, dann machen wir euch beide, weil du auch die Gesamtverantwortung hast, dann machen wir euch beide. Ja? Also Marion und Andreas beten alleine und die anderen 10 praktisch formieren sich als 5 Zweierteams. Also kannst du mit Wolfgang und es können eben auch, wie gesagt, es kann ja nicht nur, es geht auch nicht um Azubi oder nicht Azubi, sondern es geht einfach darum, dass wir 2er Teams dann haben. Dann haben wir 7 Teams. Mehr als 21 pro Raum haben wir nicht. In 2 Räumen sind es 21, in einem sind es 20 Teilnehmer. Also dann passt es genau. Das heißt, jedes Team oder jeder Diener betet für 3 Leute in der Zeit. Und wir machen, sagen wir mal, 35 Minuten insgesamt, dann geht es auch von der Zeit her. Und ja, genau. Was ich nur sage, dann, wenn ich jetzt merke, zum Beispiel, wir kommen nicht durch, ja, dann kann ich zum Beispiel, dass meine Ella sage, mach du jetzt fertig oder macht da weiter und ja, dass wir uns das entschieden. Ja, das kann man auch machen. Ja. Aber wie gesagt, wie man durchkommt, hängt stark schon auch von euch ab, wie ihr die Sache führt und leitet auch bei den Leuten. Ne? Ich denke, was total hilft, ist schon mal, wenn man mit den Leuten tendenziell im Flüsterton redet, weil dann ist schon mal so, dann ist schon mal klar, okay, es wird eh nicht so viel geredet. Ja. Das ist schon mal gut, ja, weil dann hat man schon mal diese Atmosphäre. Ja. Da wird eh nicht so viel geredet. Ja. Also Flüsterton und gleich beginnen, den Zettel, gar nicht erst die Leute reden lassen und sagen, gib mir deinen Zettel. Und dann schaust du den Zettel an und dann sagst du, okay, das. Und dann erst gehe ich auf die Person nochmal zu und sagst, so, jetzt beten wir da und da dafür. Ne? Dann erübrigt sich vieles. Ne? Weil Gott weiß es eh, was die Leute haben. Die Vorstellungen, die die Leute haben, du musst jeden Punkt auf ihrer Liste abhaken und so, da macht Gott eh nicht mit. Also, und deswegen, das Wichtigste ist, dass die Leute sich in der Gegenwart Gottes einweichen. Ne? Die Heilungsräume sind nicht ein Punkt. Ich sage das auch immer im ersten Heilungsraum auch nochmal, was sie erwarten vom Heilungsraum. Ne? Dass es wirklich um dieses Saufen geht, der Gegenwart Gottes. Auch, dass ich sage Ihnen das auch nochmal, dass Sie nicht ungeduldig werden, wenn Sie nicht gleich drankommen und so. Das gibt es dann auch manchmal, weil Sie denken, in dem Raum geht es nur darum, dass mir jemand die Hand auflegt und für mich da ist. Darum geht es aber gar nicht. Sondern es sind ja mindestens 20 Minuten, die jeder, der in einem Heilungsraum ist, Zeit hat, irgendwas anderes da zu machen. Sich hinzulegen, zu saugen, Abendmahl zu nehmen, was auch immer, zu beten, zu malen oder was auch immer. Ne? Also sie sollen die Zeit, bis sie zu dir kommen, nicht als Wartezeit sehen, sondern sie sollen sie als Teil des Heilungsprozesses sehen. Das ist total wichtig. Ne? Ob es alle immer schon verstehen, weiß man nicht. Ne? Aber ich sage es halt einfach vorher den Leuten, dann ist schon mal drin und dann könnt ihr sie auch nochmal, wenn ihr merkt, das ist ihnen irgendwie nicht so klar. Ihr könnt auch zum Beispiel, wenn ihr für sie gebetet habt, nochmal sagen, hey, ja, jetzt kannst du nochmal ein bisschen soaken, wenn noch Zeit ist, in der halben Stunde, kannst du ein bisschen soaken, kannst du nochmal in den Stuhl legen, einfach nochmal die Gegenwart Gottes genießen, kannst du noch Abendmahl nehmen. Einfach sie da auch ein bisschen ermutigen, was man in dem Heilungsraum alles machen kann. Ja. Okay. Und dann will ich noch bitte, dass man dann, weil ich sage das ja immer einmal 5 Minuten und dann trefft ihr euch an der Tür mit dem Ordner, dass dann die Heilungsdiener auch bitte alle ihr Gebet beendet und dass nicht nur Einzelne gibt, die dann halt ewig sprechen, die ganze Gruppe halt dann nicht, das geht nicht. Warten muss und alles in Verzögerung. Mhm. Genau. Nee, da müsst ihr euch disziplinieren, dass einfach die Gruppen müssen gemeinsam weitergeschickt werden. Das geht nicht anders. Dann sagt er, wie gesagt, zu den Leuten, hey, morgen bin ich auch noch da und da können wir weiter beten und sprechen. Die sind so Spezialisten, die habe ich ab und zu mal, die schon von allen möglichen Leuten für sich haben beten lassen und die einfach bestimmte Schritte nicht gehen wollen. Ich habe dann auch schon das Gebet verweigert und sagt so, du musst dich da erstmal draufstellen und was glauben. Mhm. Da fehlt mir manchmal so richtig der Knackpunkt, die zu überführen. Also manchmal ist es Unvergebenheit, manchmal ist es einfach sauer sein auf Gott und sich nicht auf die Sachen stellen. Da fehlt mir wieder der Knackpunkt da. Gelehrt im dritten Raum. Ja, das ist sehr wichtig, weil viele denken, ja, es ist doch nicht besser geworden. Ah, ich habe mir das alles nur eingebildet. Dass man sehr ermutigt wird, sich den Glauben drauf zu stellen. Das ist ganz wichtig am Schluss. Ne? Und ich meine, wenn du wirklich klaren Eindruck hast, ist Unvergebenheit zum Beispiel, dann sprichst du einfach direkt an und sag, hey, das musst du erst loslassen, ansonsten wird mein Gebet nur wenig bewirken, wenn du das nicht loslässt. Wenn du sagst, nee, also vergeben tue ich nicht, aber geheilt werden will ich, dann schlägst du Matthäus 18 auf und liest vor das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht und dann machst du deutlich, dass das ein absolutes Muss ist im Endeffekt. Ne? Ja. Sonst kommen sie nicht weiter. Ne? Ja. Genau, also darauf weist man schon hin. Ne? Also das Wort auch geben hier, das ist schon wichtig. Ja, klar, das ist manchmal das Allerwichtigste. Ja, genau. Weil ganz viele sind schon überall gewesen und haben alle möglichen Heilungskonferenzen hinter sich gebracht oder so. Ne? Ja. Und da ist irgendwie, das ist so alles so knöchern und ja. Weiß auch gar nicht, wie ich sagen soll. Ne? Das, ja, ja. Dass kein Glaube. Das irgendwie aufschränkt. Ne? Ja, meistens sind sie nicht bereit, selber was zu tun. Also, da kommen sie ja schon, jetzt hat schon hin so Kunst für mich gebetet. Ja, da würde ich sofort sagen, du, das musst du erstmal ganz weg tun, vorher bete ich gar nicht. Als erstes, sagen wir, ich löse mich jetzt von jeder Erfahrung, wo irgendjemand für mich gebetet hat. Ne? Gleichzeitig ist natürlich so, du hast natürlich nur begrenzt Zeit, jetzt ihnen zu predigen, sage ich mal. Weil das ist ja wiederum das, was ich vorher gesagt habe. Es sollen keine langen Gespräche sein. Kurzer Impuls des Wortes, kurze Ermutigung, Glauben ist schon gut. Ne? Aber es kann natürlich dann auch nicht zu lang sein, sondern dann würde ich es halt einfach ermutigen und sagen, hey, komm morgen wieder, morgen ist Wundergottesdienst, da kriegst du die Predigt, da kriegst du das Wort Gottes. Morgen wird es gehen darum, wirklich die Ströme der Heilung und der Herrlichkeit aus unserem Innersten heraus freizusetzen. Ne? Das ist einfach total essentiell für sie zu erkennen und zu verstehen. Ne? Also das brauchen sie total. Und deswegen würde ich ihnen einfach sagen, ja, seid morgen wieder da. Ne? Okay. Gut, jetzt setzen wir noch die Herrlichkeit vor. Ich habe noch eine Frage, weil mir war das nicht klar beim letzten Mal. Zeichnen wir die ab, die Zettel, oder nicht? Weil das würde das dann ersparen zu fragen, war bei euch schon jemand. Aber ich war beim letzten Mal nicht. Ja, das macht man. Gott, dann kann man nämlich draufkommen. Immer, jeder. Ach so, ja, genau. Hier Mitarbeiter, hier tust du ja unterschreiben. Ja, genau. Genau. Genau, hier auf der Rückseite. Ne? Genau. Ja, die haben wir alle einen Kugelschreiber dabei gehabt. Ja. Ja, genau, unbedingt. Gut. Danke, Vater, für deine Herrlichkeit. Danke für deine Kraft. Danke für deine Gegenwart. Danke für deine Salbung, Herr. Danke, dass du mächtig, mächtig wirkst jetzt, Herr, in dieser Zeit in unserer Mitte, Herr. Danke, Herr, dass du jeden einzelnen Heilungsdiener gebrauchst in den Gaben des Geistes. Danke, dass du jeden einzelnen Heilungsdiener gebrauchst in Autorität und in Klarheit, im Wort der Erkenntnis, Herr, in Heilungskraft, Herr, in kreativer Wunderkraft, Herr, und in Gaben der Befreiung, Herr. Danke dafür, Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du diese ganzen Räume füllst mit deiner Herrlichkeit und dass wirklich jeder, der nur irgendwie ein bisschen offen ist, Herr, geheilt nach Hause geht. Halleluja. Amen. Amen. Ich muss los, ihr Lieben. Ich habe den ersten Raum.